Wir sind wieder da, gebt doch zu, ihr findet's wunderbar. Denn wir sind heute wieder hier und rocken euch, nur wir vier. Wir haben gehört, ihr wolltet euch beschweren, dass wir euch zu langsam wären. Wir haben eine Antwort für euch parat, schillernder als 12 Karat. Also hört gut zu, was wir euch sagen, das ist die Antwort auf eure Fragen. Denn wir sind besser als je zuvor, als je zuvor. Der macht schon ganz schön was her. Er wirbelt seines Links herum. Deswegen spielt er ziemlich krumm. Der Schild, er lernte endlich Bass. Das macht es ihm einen riesen Spaß. Er spielt seinen Bass so laut er kann. Das macht alle Frauen an. Wir sind halt die beste Band, die bald jeder Mensch hier kennt. Wir fallen mächtig auf, deswegen macht mit uns bald einen Traum. Nach langer Zeit sind wir zurück, noch schneller, besser und verrückt. Denn wir sind keine Einsatzsiegen, wir rocken, hey, lass dich bald genügen. Unser Gitarrist spielt bei uns die geilsten Riffs. Er braucht keine Drogenkur, aber hat ein schlechtes Abitur. Ich treffe die Töne jetzt, ich habe es endlich umgesetzt. Von C-Dur bis zu E-Moll, alle finden meine Stimme toll. Wir sind halt die beste Band, die bei jeder Band. Sind wir zurück, doch schneller, besser und verrückt. Wir sind keine Eintagssiegen, wir rocken, hey, lass dich die Balken biegen. Hey, lass dich die Balken.